Erster Jehoas war erst 7 Jahre alt, als er zum König von Juda ernannt wurde. Zweiter, er begann seine Herrschaft im 7. Jahr von König Jehu und regierte 40 Jahre in Jerusalem, während seine Mutter Zibja aus Beersheba stammte. Dritter, während seines ganzen Lebens tat Jehoas das, was dem Herrn gefiel, weil der Priester Jojada ihn sorgfältig unterrichtet hatte. Vierter, trotzdem wurden die Opferstätten auf den Hügeln nicht entfernt, sodass das Volk dort weiterhin Opfer darbrachte und Weihrauch verbrannte. Fünfter, Jehoas befahl den Priestern, das gesamte Geld einzusammeln, das als heiliges Geschenk oder als freiwillige Spende in den Tempel des Herrn gebracht wurde. Sechster, die Priester sollten dieses Geld von ihren Bekannten entgegennehmen, damit sie damit alle Schäden am Tempel reparieren konnten. Siebter, aber im 23. Jahr der Herrschaft von König Jehoas hatten die Priester die baufälligen Stellen am Tempel immer noch nicht ausgebessert. Achter, deshalb rief der König den Priester Jojada zu sich und befahl den Priestern, kein Geld mehr von ihren Bekannten anzunehmen, sondern es für die Reparaturen abzugeben. Neunter, die Priester waren damit einverstanden, dass sie kein Geld mehr vom Volk entgegennahmen und auch nicht mehr selbst für die Bauarbeiten am Tempel zuständig waren. Zehnter, daraufhin nahm der Priester Jojada eine Truhe mit einem Loch im Deckel und stellte sie neben den Altar, wo die Priester am Eingang das gespendete Geld hineinlegten. Elfter, sobald sie sahen, dass viel Geld in der Truhe war, kamen der Sekretär des Königs und der Hohepriester, um das Geld zu zählen und zu verpacken. Zwölfter, das abgewogene Geld gaben sie den Aufsehern der Bauarbeiten, damit diese die Zimmerleute und Bauleute bezahlen konnten, die am Tempel arbeiteten. Dreizehnter, auch die Maurer und Steinmetze wurden davon bezahlt, und man kaufte Holz und Steine, um alle baufälligen Stellen am Tempel des Herrn zu reparieren. 14. Von diesem Geld wurden jedoch keine silbernen Schalen, Messer oder andere goldene Geräte für den Tempel angefertigt, da man es nur für die Bauarbeiten verwendete. 15. Stattdessen gab man das gesamte Geld direkt den Arbeitern, damit sie damit die notwendigen Reparaturen am Tempel des Herrn durchführen konnten. 16. Man verlangte keine Abrechnung von den Männern, denen das Geld anvertraut wurde, weil sie absolut ehrlich und zuverlässig handelten. 17. Das Geld von den Schuldopfern und Sündopfern wurde jedoch nicht für den Tempel verwendet, sondern es gehörte rechtmäßig den Priestern. 18. Zu dieser Zeit griff König Hazael von Aram die Stadt Gat an und eroberte sie, woraufhin er plante, auch Jerusalem anzugreifen. 19. Um den Angriff zu verhindern, nahm Jehoas alle geweihten Schätze seiner Vorfahren sowie das gesamte Gold aus dem Tempel und schickte es an König Hazael, der daraufhin abzog. 20. Alle weiteren Taten von Jehoas und alles, was er während seiner Regierungszeit erreichte, sind im Buch der Geschichte der Könige von Juda aufgezeichnet. 21. Später planten seine Diener eine Verschwörung gegen ihn und töteten Jehoas im Haus Millo, das an der Straße liegt, die nach Silla hinunterführt. 22. Die Diener Josacha und Josabad erschlugen ihn, woraufhin er bei seinen Vorfahren begraben wurde und sein Sohn Amazia die Herrschaft übernahm.